الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل أبا مصر مهاتسكن ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und Gesandter ist. Wir haben beim letzten Mal einen Hadith erwähnt und wollten daraus noch einigen Nutzen ziehen. Und deshalb erwähnen wir den Hadith noch einmal. Und zwar ist der Hadith überliefert von einem Mann, der ist Hussein ibn Abd al-Rahman. Dieser Mann Hussein sagt, ich war bei Sa'id ibn Jubair. Dann sagte der Sa'id ibn Jubair, wer von euch hat letzte Nacht das Gestirn gesehen, das untergegangen ist? Dann sagte Hussein sagte ich weiterhin, aber ich war nicht etwa am Beten, sondern ich wurde gebissen. Also gebissen und von einem Skorpion oder ein ähnliches. Und dann sagte er, was hast du dann gemacht? Also nachdem du gebissen worden bist, wurde er gefragt. Und sagte er, ich habe Ruqya gemacht. Dann sagte er, was hat dich dazu gebracht, dies zu tun? Und er sagte auf einen Hadith, den Ash-Shu'bi und Ash-Sha'bi uns erzählt hat. Und zwar sagte er, uns hat Buraida ibn al-Husayb erzählt, dass er gesagt hat, La ruqyata illa min aynin aw humma. Das ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ayn und Humma. Und Ayn haben wir gesagt, was es ist, das ist dieser böse Blick, der üble Blick. Und Humma haben wir gesagt, das ist alles, wenn man irgendwie vergiftet worden ist, durch irgendein Tier gebissen worden ist und dadurch vergiftet wird. Und dieser Hadith, den habe ich jetzt zwar übersetzt mit, es gibt keine Ruqya, außer, was ist das für ein Geräusch? Es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ayn und Humma und auf Gift oder so. Allerdings ist die Bedeutung dieses Hadithes, wie wir gleich sehen werden, es gibt keine Ruqya, bei der die Ruqya, oder es gibt keine Situation, wo die Ruqya mehr wirkt als bei Ayn und bei Humma. Oder wenn überhaupt man Ruqya machen sollte, dann ist es am, oder bei Ayn und Humma ist es am sinnvollsten, Ruqya zu machen. Und der Hadith meint nicht damit, dass Ruqya nur erlaubt ist bei Ayn und bei Humma, sondern dass Ruqya überhaupt auch bei anderen Sachen erlaubt ist, wie es überliefert worden ist, allerdings bei Ayn und bei Vergiftungen ist Ruqya am wirksamsten. Und dann sagte er als Antwort darauf, nachdem er das gehört hatte, wer sich daran hält, so ist es gut. Oder es ist gut, wenn man sich an das hält, was diese Person gerade eben gesagt hat. Dass man Ruqya macht in Bezug auf Ayn und in Bezug auf Humma. Man sagte allerdings, hat Ibn Abbas uns erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, mir wurden die Anhängerschaften der Propheten gezeigt, offensichtlich in einem Traum, und dann habe ich gesehen, dass es Propheten geben wird, also am Tag der Auferstehung, die mit nur 3 bis 9 Anhängern kommen werden, andere mit nur 2 Anhängern, und manche Propheten werden kommen und sie werden überhaupt keine Anhänger haben. Und dann sah ich plötzlich eine riesige Menge an Menschen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, dann dachte ich, das wäre meine Umma. Dann wurde mir gesagt, nein, das ist Musa und sein Volk. Dann schaute ich weiter und sah wieder eine große Menschenmenge und dann wurde zu mir gesagt, das ist deine Gemeinschaft. Und zu ihnen gehören 70.000, die ins Paradies eingehen werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. Dann stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und ist in sein Haus reingegangen und die Sahaba haben dann angefangen zu reden darüber, wer die 70.000 Menschen sein könnten. Und dann sagten manche von ihnen, vielleicht sind das diejenigen, die mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen gewesen sind, wieder auf der Hijra oder überhaupt nicht zusammen gewesen sind. Und andere sagten, nein, es kann aber, vielleicht sind es eher diejenigen Menschen, die als Muslime geboren worden sind und niemals Mushrikin gewesen sind. Und sie haben auch andere Möglichkeiten erwähnt, wer diese Menschen, diese 70.000 Menschen sein könnte. Und da kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen raus, hinaus, und teilte ihnen ihn mit und sagte, es sind diejenigen, die keine Ruqya verlangen von anderen, und die keinen Kay verlangen von anderen, und kein Tatayyur machen, und sich auf ihren Herrn, sondern sich auf ihren Herrn verlassen, sondern sich auf ihren Herrn verlassen. Und, noch einmal, es sind diejenigen, die keine Ruqya verlangen, und es geht hier nicht mit, dass man nicht Ruqya machen darf, sondern Ruqya darf man machen, nur Ruqya zu verlangen, da ist auch halal, allerdings, widerspricht das der vollkommenen, dem vollkommenen Gottvertrauen, denn genauso, wenn ich hier eine Person, wenn ich krank bin und ich verlange von einer Person Ruqya zu machen, dann ist immer so etwas dabei. Ach, das ist von dem hier, ne? Mhm. Dann ist immer so, der Glaube auch vielleicht schleicht sich ein, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet angenommen hat aufgrund dieser Person. Und wenn man selbst gemacht hätte, hätte Allah es nicht angenommen, ähnliches, aber man soll auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und selbst Dua machen, dann hat man den Vorteil, dass man die Ibadah gemacht hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala auch einem das Gebet dann erhört hat. Und la yaktawun, sie verlangen nicht, dass man mit ihnen Kay macht. Kay macht, haben wir gesagt, das ist, wenn man bestimmte Körperteile, wenn man verbrennt, um zum Beispiel eine Blutung zu stoppen, auch unter anderem, wie wir gleich in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen werden. Oder andere, es erhalten alte medizinische Heilmittel. ولا يتطيرون, und sie machen kein Tatayr. Das haben wir gesagt, dass wenn man zum Beispiel irgendwie etwas sieht, etwas passiert, dann denkt man, aufgrund dieser Sache wird etwas Schlechtes passieren. Ja, so eine Art Pessimismus, der verboten ist. Und wir haben gesagt, ursprünglich kommt das daher, dass man einfach, wenn man nicht wusste, ob man nach links oder nach rechts gehen soll, oder ob man überhaupt auf die Reise gehen soll, hat man einfach einen Vogel genommen, ihn fliegen lassen. Wenn er nach links gegangen ist, hat man gesagt, gehen wir lieber nach Hause. Wenn er nach rechts gegangen ist, dann war es gut, dass man weitergegangen. Oder sowas ähnlich. Das ist zum Beispiel eine Art von Tatayyur, was verboten ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte sogar, dass At-Tiratu Shirk. Er sagte, dass es sogar eine Form von Shirk ist. Wa alaikum assalam, rasulallah. So. Und jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Hadith erwähnt hatte, stand dann Ukasha ibn Muhsan auf und sagte, bete zu Allah, oder Gesandter Allahs, bete zu Allah, dass ich einer von diesen 70.000 Menschen sein werde. Und dann sagte der Prophet, du bist einer von ihnen. Und das kann bedeuten, entweder, dass der Prophet meinte, mögest du einer von ihnen sein, oder dass er gesagt hat, du bist einer von ihnen, weil Allah es ihm mitgeteilt hat. Das kann beides bedeuten. Und dann ist ein anderer Mann aufgestanden und sagte, bitte Allah, dass er mich auch zu einem von diesen 70.000 Menschen macht. Und dann sagte er, Ukasha ist dir zuvor gekommen. Ukasha ist dir schon zuvor gekommen. Und wir haben erwähnt, dass manche Ulama gesagt haben, dass diese Person vielleicht ein Heuchler gewesen war. Und manche haben, deswegen hat der Prophet nicht für ihn Dua gemacht. Oder manche haben gesagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt nicht diese Tür öffnen wollte, sonst wäre jeder nach dem anderen aufgestanden und hätte gesagt, oh Allah, lass mich, oh Gesandter Allah, ich möchte einer von diesen sein. Na. Und aus diesem gewaltigen Hadith kann man einige Nutzen ziehen. Der erste Nutzen ist Ma'rifatu Maratib al-Nas fi Tawhid. Dass wir wissen, dass es Stufen gibt des Tawhid. Dass die Menschen am Tag der Auferstehung auch die Muwahhidun sind, alle, die den Tawhid verinnerlicht haben, trotzdem nicht alle auf der gleichen Stufe sein werden. So, manche von ihnen haben einen vollkommenen Tawhid, manche haben einen etwas abgeschwächteren. Und der Beweis dafür ist, weil ins Paradies kommen nur Leute rein, die Tawhid hatten. Kein Muschrik kommt ins Paradies. Und der Prophet sallam sagte, ins Paradies kommt nur eine muslimische Seele rein. Und deswegen, und wir wissen eben, dass es manche Menschen gibt, die ins Paradies eingehen werden, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen wird, und Allah wird nicht einmal sie nach ihren Sünden fragen. Und das ist eben eine besondere Stufe derjenigen, die ins Paradies eingehen werden. Dann, der zweite Nutzen, den wir daraus ziehen, ist das, oder was wir gelernt haben aus diesem Kapitel ist, das tatsächliche Umsetzen des Tawhid, denn das Kapitel hieß ja, wer den Tawhid umsetzt, geht ins Paradies, ohne bestraft zu werden. Das tatsächliche Umsetzen des Tawhid bedeutet, dass man sein Herz und seine Taten und seine Aussagen vollkommen reinigt von jeglicher Form von der Schirk. Drittens haben wir erfahren, dass Allah subhanahu wa ta'ala Abraham a.s. gelobt hat. Wodurch hat er ihn gelobt? Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Oder er sagte vorher, إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّهُ. Ibrahim war ein Imam, ein Vorbild. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala über ihn gesagt. Und viertens, wir ziehen auch aus diesen Hadithen, aus den Versen, die wir in diesem Kapitel gehört haben, folgenden Nutzen. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen, die die Führer der Awliya darstellen, dadurch gelobt hat, dass sie auch sich vom Ashirk entfernt haben. Und zwar die Awliya, Awliya ist nicht etwa irgendwie ein sufischer Sektenführer, der tanzt oder andere zum Tanzen bringt, sondern mit Wali ist gemeint, wie wir alle wissen, inshallah, Allah sagte, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, wahrlich diejenigen, Allahs Awliya, keine Furcht wird über sie sein, noch werden sie traurig sein, Alladina amanu wa kanu yattaqun, diejenigen, die geglaubt haben und gottesfürchtig gewesen sind. Das sind die Awliya. Insofern kann jeder einzelne Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala im Geheimen fürchtet und der glaubt, ein nahestehender Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und deswegen, weil wir wirklich nicht wissen, wer die Awliya Allahs sind, außer den wenigen, von denen wir es direkt erfahren haben oder von denen wir überzeugt sind, dass sie es sind, soll man eben vorsichtig sein, erst recht vorsichtig sein, dass man seine eigenen muslimischen Brüder und Schwestern nicht verletzt oder angreift oder ihre Rechte nimmt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Hadith Qudsi, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Das heißt, wer einen Wali von mir feindlich gesinnt ist oder zum Feind genommen hat, dann habe ich ihm den Krieg erklärt. Und deswegen sei man davor gewarnt, Muslime ungerecht zu behandeln, gerade wenn sie gläubige Muslime sind, erst recht. Dann fünftens, wir haben erfahren, dass es unterlassen, davon nach Ruqya zu verlangen oder nach Kay zu verlangen, dazu gehört eine Form der Umsetzung des Tawhids ist. Ja. Und gemeint ist nicht, wie wir gleich sehen werden, inshallah, gemeint ist nicht, dass man Kay selbst ausführt. Denn das ist nicht gemeint im Hadith, sondern dass man eben es verlangt, wie Ruqya, das Gleiche. Sechstens, das Unterlassen der Ruqya, das Verlangens der Ruqya, das Unterlassen des Verlangens von Iktiwa, das Verlassen oder das Unterlassen vom Verlangen von At-Tatayyur, diese drei Sachen, die im Hadith erwähnt worden sind, kann man dadurch zusammenfassen, dass man Gottes Vertrauen hat, Tawakkul, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ihn anbetet und ihm Dua macht und man die Voraussetzungen erfüllt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch einem Dua erhört, dann wird Allah sein Dua erhören. Und und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem sein Dua erhört, nebenbei gemerkt, das heißt noch lange nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen deswegen lieben muss. Überhaupt nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hört sogar manchmal die Duas von den Mushrikin, wenn sie in einer Notlage sind. Sie beten zu Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben Ikhlas, und das ist die entscheidende Voraussetzung. Sie haben Ikhlas, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch ihre Dua erhören. Und deswegen ist es kein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem liebt. Siebtens, wir haben erfahren, dass die Sahaba radiallahu anhum ardahum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen, tiefgründiges Wissen haben darüber, dass man diese gewaltige Stufe im Paradies nur erlangen kann, wenn man auch handelt. Und wodurch haben wir das erfahren? Denn nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen das mitgeteilt hat, haben sie gleich darüber nachgedacht, was die Eigenschaften von diesen Menschen sein müssen, die diese gewaltige Stufe erlangen, ins Paradies einzugehen, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen wird und ohne dass er sie nach irgendwelchen Sünden befragen wird. Dann achtens, ihr Eifern, ihr Wetteifern und ihr starkes Eifern nach allem Guten, weil sie eben danach darüber geredet haben. Neuntens, die Vorzüglichkeit dieser Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sowohl qualitativ als auch quantitativ, beides. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja erstmal eine riesige Menschenmenge gesehen und dann hat er gedacht, es wäre seine Umma, und dann hieß es, es war die Umma von Musa alaihi salatu wasallam. Und danach hat er nochmal eine riesige Menschenmenge gesehen und dann hieß es, dass es seine Umma ist. Das weist darauf hin, dass die Anhänger vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr viele sein werden. Und es werden auch, wie es im Hadith heißt, die Mehrheit der Paradiesbewohner werden die Anhängerschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Zehntens, wir haben auch gelernt, die Vorzüglichkeit der Freunde von Musa alayhi salatu wassalam oder der Nachfolgerschaft von Moses alayhi salatu wassalam, denn auch seine Anhängerschaft wurde bezeichnet als eine große Menschenmenge alayhi salatu wassalam. Und elftens, können wir auch folgenden Nutzen aus diesem Hadith ziehen. Und zwar die Vorzüglichkeit des Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er hat die meiste Nachfolgerschaft oder Anhängerschaft am Tag der Auferstehung. Und zwölftens, dann haben wir erfahren aus diesem Hadith, dass am Tag der Auferstehung wird jede Gemeinschaft mit ihrem eigenen Propheten auferstehen. Das heißt, jede Gemeinschaft wird zusammen mit ihrem Propheten sein. Die Gemeinschaft werden voneinander getrennt sein. Und als Führer von ihnen wird ihr eigener Prophet sein. 13. Wir haben erfahren, dass in Wirklichkeit die sehr, sehr wenige Menschen den Propheten Folge geleistet haben. Sehr wenige, und die meisten Menschen sind Bewohner der Hölle. Und wie es in diesem Hadith so heißt, es gibt manche Propheten, die nur zwei von seinem Volk haben an ihn geglaubt. Oder manche Propheten nur einer, oder manche Propheten überhaupt niemand. 14. Wenn ein Prophet keine Anhängerschaft hat, dann wird er eben alleine auferstehen, ganz allein. 15. Haben wir erfahren, dass es nicht um Masse geht. Dass es nicht um Masse geht. Also wir haben erfahren, dass die Mehrheit der Menschen in irgendeiner Thematik nicht unbedingt Recht haben muss. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn du den meisten auf dieser Erde gehorchst, dann werden sie dich vom Allahs Weg abbringen. Dann werden sie dich vom Allahs Weg abbringen. Die meisten Menschen, wenn du sie fragst, sie werden dir falsche Auskunft über Allah subhanahu wa ta'ala geben. Und die meisten Menschen sind Irrgehende. Und deswegen darf man nicht, wenn es irgendwie zwei Meinungen gibt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala unter den Menschen. Manche sagen, oder überhaupt in irgendwelche religiösen Angelegenheiten, Glaubensangelegenheiten zwischen den Juden und Christen, Muslimen, alles mögliche. Dann ist es nicht so, dass die Mehrheit der Menschen sind keine Muslime. Deswegen ist ein Beweis dafür, dass die Mehrheit der Menschen nicht recht haben muss. Und auch innerhalb des Islam, wenn man zum Beispiel als Gelehrter oder als Führer oder als Imam einer Moschee oder irgendetwas sehr viele Schüler hat oder Anhängerschaft hat oder Leute, die ihm zuhören und von ihm lernen, heißt es noch lange nicht, dass dieser Mensch auf dem richtigen Weg ist. Heißt es noch lange nicht. Also es geht nicht um die Menge. Dann sechzehntens, dass es erlaubt ist, Ruqya zu machen in Bezug auf Ain und Humma. Und aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kein Ruqya, außer in Bezug auf Ain und Humma. Und wie ich gesagt habe, Imam al-Nawawi und auch der Autor von Aun al-Ma'bud und der Erklärung von Tirmidhi, von Abu Dawud. Und auch der Mubarak Furi, der Erklärer oder der Ausleger der Hadithe von Tirmidhi. Und der Sheikh ibn Baz, rahimahullah. Alle diese Gelehrten haben gesagt, dass mit dem Hadith, es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ayn und Humma, la Ruqyata illa fi Aynin au Humma, nicht damit gemeint ist, dass Ruqya nur erlaubt ist in Bezug auf Ayn, dieser üble Blick, oder Humma, diese Vergiftung, wenn man gewissen worden ist oder ähnliches, sondern, dass damit gemeint ist, dass es Ruqya am wirksamsten ist in Bezug auf Ayn und Humma. Das ist damit gemeint. Na, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu selbst Ruqya gemacht hat, auch von anderen Sachen. Ja, auch wenn er Schmerzen gehabt hat oder ähnliches, hat er auch Ruqya gemacht. Und auch in Bezug auf Al-Kay, dieses Art von Verbrennen, da ist es verboten, ich meine, was man nicht machen soll, was man nicht machen soll, ist, dass man es verlangt. Und wenn man es selbst tut, dann kommt es darauf an. Und zwar hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, im folgenden Hadith, Kay bei einem anderen gemacht. Und zwar sagt er, heißt es im Hadith, Rumya Ubay yawm al-Ahzab ala akhalihi fawakahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar, Ubay radiallahu anhu arda, wurde am Tag der Parteienschlacht an einer Ader an seinem Arm getroffen. Und dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam bei ihm Kay gemacht, hat eben das verbrannt, sodass sein Blut anscheinend nicht weiter fließen konnte. Und der Hadith bei Muslim. Und in einem anderen Hadith bei Bukhari sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa ana anha ummati an al-Kay. Und ich verbiete meiner Umma al-Kay. Und er sagte in einem anderen Hadith bei Bukhari bei Muslim, wa ma uhibbu an aktawi. Und ich möchte nicht Kay verlangen oder Kay machen. Um diese Hadithe in Einklang zu bringen, lernen wir daraus, dass man Kay bei einer anderen Person durchführen darf, wenn es notwendig ist, wie in dem Hadith von Muslim, und dass man Kay nicht verlangen darf, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat es niemals verlangt, aber hat es selbst getan. Das ist die Zusammenfassung in Bezug auf Kay. Ja. 17. Dass die uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen tiefgründiges Wissen gehabt haben. Denn, nachdem der eine Überlieferer den Hadith erwähnt hatte, es gibt kein Ruqya außer ein bisschen auf Ayn und Humma, dann hat der andere als Antwort gesagt, wer sich daran hält, das ist eine gute Sache. Aber es gibt auch den Hadith von Ibn Abbas und so weiter und so fort. Und sie haben verstanden, dass diese Hadith sich nicht widersprechen. Denn der erste Hadith geht es darum, dass man Ruqya macht. Im anderen Hadith geht es darum, dass man Ruqya verlangt. Und das sind zwei Sachen, die sich nicht einander ausschließen. Also es ist nicht so, dass der eine Hadith dem anderen widerspricht. Ja. Deswegen gibt es drei Stufen in Bezug auf die Ruqya. Und zwar erstens, dass man Ruqya verlangt von jemand anderem. Wer das macht, hat die vollkommene Stufe des Tawhid verpasst. Zweite Stufe, oder zweite Möglichkeit ist, dass man dass jemand bei einem Ruqya machen will und man weigert sich nicht. Diese Person hat die Vollkommenheit des Tawhid nicht verpasst, denn er hat nicht verlangt. Und drittens, dass man sich weigert. Wenn jemand bei einem Ruqya machen will, dann weigert man sich. Und das widerspricht der Sunna. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Aisha radiallahu anha nicht davon abgehalten, dass sie bei ihm Ruqya macht. Und ebenso die Sahaba haben niemand davon abgehalten, dass man bei ihnen Ruqya macht. Und das hat keinen Einfluss auf At-Tawakkul. Vielleicht diesbezüglich, weil es jetzt um Heilen geht und ähnliches, kann man auch mal sagen, wie steht es im Islam über die Regel, über das Rechtsurteil über Medikamente nehmen? Da sind die Gelehrten sich uneinig darüber. Und die Mehrheit der Gelehrten, unter ihnen Al-Maliki und Al-Hanafiya, sagen allgemein, dass das Einnehmen von Medikamenten mubah ist. Es ist nicht verpflichtend, sondern es ist einfach mubah. Wenn du möchtest, darfst du, wenn du nicht brauchst, nicht möchtest, da brauchst du nicht. Und Imam al-Shafi'i und manche Hanabila haben gesagt, es ist mustahab. Mustahab. Und wahrscheinlich ist die richtigste Ansicht allerdings die Ansicht von Al-Majma' al-Fiqhi dass es diese Fiqh-Komitee, was sich trifft, wo sich viele, viele Gelehrten treffen und einander und gemeinsame Fatwas erstellen. Sie haben gesagt, wenn das Unterlassen der Einnahme der Medikamente zum Tod führt oder zum Ausfall eines Organs, dann ist es Pflicht. Und wenn es wenn das Unterlassen der Medikamente dazu führen würde, dass man irgendwie schwächer wird, dann ist es erwünscht. Und ansonsten ist es Mubah. Es sei denn, es wird durch das Einnehmen der Medikamente schlimmer, dann ist es Makruh. Wenn es zum Tod führt, dann ist es Haram. Wallahu a'lam. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Inna Allah, die Überlieferung, die ich jetzt erwähne, diesen Wortlaut, der ist bearbeitet und schwach eingeschrieben worden, Sheikh Al-Albani. Allerdings ist der gleiche Hadith-Inhalt bei Al-Jami' Sahih. Also, ist die Bedeutung des Hadith Sahih. Inna Allah anzala ad-da'a wa ad-da'a. Allah subhanahu wa ta'ala hat wahrlich sowohl die Krankheit als auch das Heilmittel herabgesandt. Wa ja'ala li kulli da'in dawa'a. Und er hat für jede Krankheit ein Heilmittel bestimmt. Fatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Deswegen behandelt euch mit Medikamenten, aber behandelt euch nicht mit Verbotenem. Ja. Dann 18. Dass die rechtschaffenen Menschen, besonders die damals, weit entfernt davon sind, dass sie gelobt werden wollen aufgrund von Dingen, die sie gar nicht getan haben. Denn der eine sagte ja, also erstens wurde ja gefragt, oder es wurde gefragt, wer hat von euch dieses Gestirn gesehen, das untergegangen ist? Dann hat er gesagt, ich, aber ich war nicht im Gang beten. Nicht, dass ihr denkt, ich war am Beten, sondern ich wurde gebissen. Also deswegen, ich konnte gar nicht schlafen. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ihnen Barmherzigkeit schenken. Dann 19. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Ukasha, du gehörst zu ihnen, ist ein Beweis für sein Prophetentum oder ein Hinweis auf sein Prophetentum, wenn man es als Khabar, als Nachricht auffasst. Als Nachricht im Sinne von, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du bist ein Paradiesbewohner. Weil das geht um Raib, ne? Um das verborgene Wissen. Allerdings, wenn man das auffasst als ein Dua, dann ist es kein Beweis. Denn jeder Mensch kann Dua machen. Jeder Mensch kann Dua machen. Und kann auch sein, dass erhört wird. Muss nicht nur vom Prophet sagen, Dua erhört werden, er kann auch von allen anderen Menschen Dua erhört werden. 20. Die Vorzüglichkeit von Ukasha, radiallahu anhu arda. Und weil er eben zu denjenigen 70.000 Menschen gehören wird, die ins Paradies eingehen werden, ohne dass sie Rechenschaft ablegen müssen, ohne dass sie bestraft werden, und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn bezeugt hat. 21. Dass es erlaubt ist, im Islam auszuweichen, auf bestimmte Fragen auszuweichen, wenn es sinnvoll ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gesagt hat, Ukasha, du gehörst zu ihnen, dann stand ein anderer Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs, bitte auch zu Allah, dass ich zu ihnen gehöre. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sabaqaka biha Ukasha, Ukasha ist dir zuvor gekommen. Und dadurch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tür geschlossen und er ist dieser Frage aus dem Weg gegangen. Und das durfte er und das darf man. Dann 22. und letztens der wunderbare Charakter unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und denn er hat diese Person, sagen wir mal, gut durch abgewimmelt, aber auf eine schöne Art und Weise, sodass die Person nicht mehr danach gefragt hat. Da kommen wir zu einem neuen Kapitel, und zwar Unterkapitel Babul Khawfi min al-Shirk. Das Kapitel über die Furcht vor al-Shirk. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal sagte, Inna Allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الله فالش الله لا يغفر فجيب نشت أن يشرك به dass man ihm etwas beigesellt. ويغفر und er vergibt ما دون ذلك was darunter ist an Übel. Ja, also was nicht so schlimm ist wie Aschirk. Er vergibt was nicht so schlimm ist wie Aschirk, wem er will. لمن يشاء. Inwiefern passt dieses Kapitel jetzt zu dem, als Anschluss zu dem vorangegangenen Kapitel? Und zwar, der Mensch ist so, dass wenn er Tawhid gelernt hat und es umsetzt, denkt er, dass er vom Ashirk weit, weit entfernt ist. Und er denkt, dass er den Tawhid richtig umgesetzt hat. Und man soll sich vor Augen führen, dass manche Salaf gesagt haben, Salaf heißt Leute, die früher gelebt haben, ne? ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. Also, in Bezug auf keine Sache habe ich mir so viel Mühe gegeben, wie in Bezug auf Ikhlas. Weil das nämlich schwierig ist. Denn der Mensch mag dieses diesseitige Lebens, was es daran gibt an Vermögen oder auch an Ansehen oder an Führung oder ähnliches. Und deswegen kann es sehr leicht sein, dass in die Absicht des Menschen sich Sachen einschleichen, die eben nicht also nicht Allah subhanahu wa ta'ala als Ziel haben. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt und er vergibt, was darunter ist, wem er möchte. Und warum vergibt er Schirk nicht? Weil Schirk ist eine Ungerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Bei allen anderen Sünden, wie Zina oder das Stehlen, da kann es sein, dass der Mensch selbst sich daran erfreut, an dieser Sünde. Aber bei Schirk überhaupt nicht. Bei Schirk geht es nur darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht wegnimmt. Und man hat an sich keine innerliche Freude daran, sondern man möchte einfach Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht wegnehmen. Und das ist ungerecht. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Wahrlich, Ashirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit, Surat Luqman, Vers 13. Ist in diesem Vers, den wir erwähnt haben, dass Allah der Ashirk nicht vergibt, gemeint der große Schirk oder jede Form von Schirk? Manche Ulama haben gesagt, gemeint ist jede Form von Schirk, auch die kleine Form von Schirk. Wie zum Beispiel das Schwören bei einem anderen außer Allah. Denn man darf nur bei Allah schwören. Und was verbreitet ist übrigens bei manchen Muslimen, sie schwören beim Propheten. Das ist eigentlich eine Form von Schirk. Manche haben gesagt, dass auch das Schwören bei einem anderen Allah eine Form von Schirk ist, das Allah nicht vergibt. Allerdings, die großen Sünden, alle anderen, außer großer Schirk und kleiner Schirk, zweifellos, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann vergibt er, und wenn er will, dann bestraft er. Und der Autor sagt hier, der Sheikh Al-Uthaymin Al-Taklam sagt, dass Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah diesbezüglich, yani ob es nur um großen Schirk geht oder kleinen Schirk geht, widersprüchliche Sachen gesagt hat in seinen Schriften. Manchmal sagte er, dass damit der große Schirk gemeint ist, nur manchmal sagte er, dass damit auch der kleine Schirk damit gemeint ist. Wie dem auch sei, man entfernt sich weitmöglichst von beiden Formen, denn nach den Grundsätzen, solange es nichts gibt, was darauf hinweist, dass nur der Großschirk gemeint ist, sprachlich gesehen ist der Kleinschirk auch dabei. Sprachlich gesehen, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Der heißt nicht groß oder klein. Nur was wir erfahren haben, ist, dass die große Form von Schirk einen Unterschied gibt zwischen großer Form und kleiner Form. Denn die große Form, sie lässt einen ewig in der Hölle bleiben und man kommt nicht mehr raus. Aber die kleine Form von Schirk, nein, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen bestrafen wird und dann darf man wieder rausgehen. Was ist damit gemeint, dass Allah einen kleinen Schirk nicht vergibt, wenn das auch in diesem Vers gemeint ist? Gemeint ist damit, wenn man keine Taube macht, selbstverständlich. Und genauso der große Schirk, wenn man keine Taube macht. Denn wenn man Taube macht, wie der Muschrik, der Muslim wird, das ist eine Taube, dann natürlich Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm seine Sünden alle vergeben und wird ihn nicht für seinen Schirk bestrafen. Oder der Christ, der Muslim wird, oder der Jude, der Muslim wird, oder der Atheist, der Muslim wird. Jawohl. Dann sagte er, und er vergibt, was darunter ist, wem er will. Und gemeint ist eben nicht, er vergibt alles andere außer Schirk, wem er will. Das steht nicht im Vers. Maduna dalik, was darunter liegt. Denn Kufr zum Beispiel ist ja allgemeiner gefasst als Schirk. Kufr ist allgemein. Jede Form von Unglauben. Schirk ist eine Form von Unglauben. Okay? Und es gibt ja auch Atheisten. Es gibt auch Atheisten, die überhaupt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und das ist ja genauso schlimm wie Schirk, wie wenn dem Allah etwas beigesetzt. Ja. dann hat der Autor gesagt, وقال الخليل عليه السلام, الخليل عليه السلام sagt, Khalil ist ja der innigste Freund, gemeint ist der Ibrahim عليه الصلاة والسلام, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim zum Khalil genommen. وجنبني وبني أن أعبد الأصنام, also mache, dass ich oder entferne mich von oder mache, dass ich den Asnam aus dem Weg gehe und auch ich auch meine Kinder, ich und meine Kinder den Asnam aus dem Weg gehe, wie er sagt, Surat Ibrahim, Vers 35. Und den Kindern ist hier gemeint, könnte gemeint sein, entweder Ibrahim hat ja zwei Kinder gehabt, so viel wir wissen, welche zwei? Ismail und Ishaq, genau. Und könnte aber auch sein, dass gemeint ist, alle seine Nachkommenschaft. Und das ist richtiger, weil das Wort Baniyah ist keine Dualform, sondern eine Pluralform für mehr als zwei. Und gemeint ist eben, Wallahu a'lam, alle seine Nachkommenschaft. Möge Allah, er macht Dua für sich und seine Nachkommenschaft. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Dua nicht in Bezug auf jeden von ihnen erhört hat. Ja, unter seiner Nachkommenschaft gab es Gläubige und gab es Ungläubige. Und ebenso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er auch Dua gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala bitte doch nicht Feindschaft oder Krieg unter der eigenen Umma entstehen lässt. Ja? Und der Dua wurde nicht erhört. Es gab Krieg unter den Muslimen, unter den Sahaba sogar, radiallahu anhu arda. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala eben diesen Dua erhört in Bezug auf manche von ihnen und manche von ihnen eben nicht. Und Ibrahim alayhi salatu wassalam, obwohl er der Khalil, der innigste Freund von Ar-Rahman ist und der Imam, der Mukhlisin ist und der Hunafa ist und die aufrechten Menschen ist, also die so aufrecht gemeint sind, entfernt vom Schirk, er macht sich Sorgen darüber, wie steht es denn mit uns? Er war ein Prophet. Er war erstens ein rechtschaffener Mensch. Zweitens war er ein Prophet. Drittens, er war auch einer der fünf standhaftesten Propheten. Und dieser Prophet, macht sich Sorgen um Schirk. Deswegen ist ein Beweis dafür, dass Schirk eine gefährliche Sache ist, eine sehr gefährliche Sache ist, der man aus dem Weg gehen muss. Deswegen darf man sich nicht sicher sein vor Schirk. Denn nur der Heuchler ist sich sicher vor der Heuchelei. Und nur der Gläubige hat Angst vor der Heuchelei. Und deswegen, ein Mann namens Ibn Abi Mulaika, wie es in Al-Bukhari überliefert ist, sagte, أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ. Er sagte, ich habe 30 Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen. MashaAllah. Ich habe 30 Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen. Jeder von ihnen hat Angst davor, ein Heuchler zu sein. Jeder von ihnen hat Angst davor, ein Heuchler zu sein. Und ebenso Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, er sagte doch zu Hudhaifa, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch Hudhaifa mitgeteilt die Namen der Heuchler. Sodass nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn Hudhaifa zu einem Begräbnis gegangen ist, dann wussten sie, ah, das war ein gläubiger Mensch. Wenn er nicht gegangen ist, sind die anderen auch nicht mitgegangen. Und deswegen, weil Umar wusste, dass Hudhaifa diese Information hatte, so hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda Hudhaifa eben gefragt, und Hudhaifa hat sich meines Wissens nach erstens geweigert, ihm das zu sagen, weil es eben ein Geheimnis war, und danach trotzdem hat er auf ihn Druck gemacht und dann fragte er zu ihm, hat der Gesandte Allahs, also Umar fragt, hat der Gesandte Allahs mich unter den Heuchlern aufgelistet? Dann sagte Hudhaifa radiallahu anhu arda, la wala uzakki ba'daka ahada, nein, und nach dir werde ich niemanden reinsprechen oder selig sprechen. Weil das ist ja dann schon ein Beweis dafür. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu da wollte einfach noch beruhigter sein, als er schon war. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm ja schon versprochen, dass er ein Paradiesbewohner ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm ja schon versprochen in Medina, bei diesen berühmten Brunnen, dass er ein Paradiesbewohner sein wird. Und man sagt eben nicht, und was auch nicht viel Sinn macht, sagt der Autor hier, dass man sagt, Umar radiallahu anhu wollte den Menschen zeigen, wie man Angst haben muss vor Heuchelei, denn das widerspricht der offensichtlichen Erzählung. Und normalerweise, und das ist ein Grundsatz, normalerweise sind alle Geschichten im Koran oder in der Sunna so zu verstehen, wie sie überliefert worden sind. Wir müssen sie nicht uminterpretieren, sondern so sind sie überliefert, so nehmen wir sie an. Und ebenso sagen manche Leute, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das gemacht hat, weil er den Menschen das beibringen wollte. Ja, aber und sie sagen zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht Astaghfirullah gesagt, weil er Sünden hat, sondern weil er den Menschen beibringen wollte, wie man Istighfar macht. Also das widerspricht der offensichtlichen Bedeutung. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann auch Fehler machen, denn er hat selbst gesagt, kullu bani Adam khata, jeder Mensch macht Fehler. Nur in Bezug auf was ist er ma'asum, macht er keine Fehler? So auf die Religion. Verkünden der Religion macht er keine Fehler. Verkünden des Koran, die Religion, einfach die Religion insgesamt, macht er keine Fehler, a.s.w. Denn selbst wenn er was vergessen würde, sofort würde Allah subhanahu Jibril schicken und dann würde er ihn korrigieren. Fertig. Was auch überliefert worden ist. Und manche haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel nur Dhikr nach dem Pflichtgebet laut gemacht hat, damit die Menschen davon lernen. Nein, das stimmt nicht. Sondern es ist so, dass man nach dem Pflichtgebet den Dhikr laut spricht, dass man es hören kann. Na. Dann das Wort Asnam. Asnam haben wir vorhin im Hadith, im Vers erwähnt. Und zwar sagte er, Ibrahim alayhi salatu wassalam, zwar sagte Ibrahim alayhi salatu wassalam, وَجِنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدُ الْأَصْنَامِ, heißt es hier übersetzt, Vers 35, und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Und Sanam ist was anderes als Wathan. Also das sind so zwei Wörter im Arabischen oder im Islam, die beide geht es um Götzen. Ja, beide geht es um Götzen. Allerdings gibt es einen feinen Unterschied zwischen den beiden Sachen. Und zwar Sanam, oder Plural von Asnam, ist etwas, was wie eine Figur aussieht, wie ein Mensch oder wie ein Tier aussieht. Und Wathan ist irgendetwas, was angebetet wird außer Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es nur ein Stein ist. Wathan, und der Plural davon ist Awthan. Und deswegen sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. Macht nicht mein Grab zu einem Wathan, das angebetet wird, oder der angebetet wird. Macht es nicht zu einem Götzen, der angebetet wird. Und Wathan ist eben hier angepasster, weil ein Grab sieht normalerweise nicht aus wie eine Figur. Ja? Und Wathan ist einfach ein Grab ist ein Grab. Und das sieht nicht so aus wie ein Mensch oder wie ein Tier. Und deswegen ist Wathan allgemein für alles, und Sanan ist für alles, was aussieht wie ein Mensch oder wie ein Tier, oder irgendwas so eine Seele hat. Und والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا